gain so that the volume indicator reached 0 dB. I've got no option but to sell you all for science. About to witness. You are now about to witness. Merry Christmas from Del Boy Rodney and Granddad. Yeah, I mean, it must be nearly a year since the last one. Oh, it's a good 12 months. Na, Nachtschwimmer, wie war das Weihnachtsfest? Wieder auf dem Weg der Erholung? By three ghosts. What do you fancy this Christmas then? So viel Feiertage hintereinander, das soll einer aushalten. According to the radio, warmer weather's in the way. Zumbai, Agomai. This. magic. 1988. Alles in Farbe. Oh nein. Wow. 1988. It's magic. Neu? Ja. Toll. Alle sind verrückt. In ganz Deutschland. Super. Super. Machen Sie mit. Alle sind verrückt. In ganz Deutschland. Machen Sie mit. Do you wanna play the game? Do you wanna feel the same? It's a crazy world, crazy world. Do you wanna play the game? Do you wanna feel the same in this crazy world, crazy world? So lässt sich's leben, Alter. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Zu Stellungen erzählen. Ich könnte mir denken, dass Sie da ganz viel drüber wissen oder zu wissen glauben. Ich finde, je perverser Sie sind, desto mehr regt mich und meine Frau das also an. Na, was sagst du nun, hä? heute ihre Nummer 1 heißen. Anbieten. Was möchtest du? Ja, ich nehme die Erdbeere. Ich muss vollkommen meinen Überlegungen den Verstand verloren haben. Immer. Nicht immer. Aber immer öfter. Anfangs den Osten stark bewölkt und noch etwas Regen. Werte im Norden 14 bis 18, im Süden 19 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag von Westen her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern, etwas kühler. Wir sehen uns wieder am 15. April. Unser Thema ist dann Intimschmuck. Ja. Einen schönen Abend noch, schöne Träume und Dankeschön, Erika Berger. Wir träumen aber noch nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen Ihnen jetzt auf den Sender. Und hier noch ein Reiseruf. Der Schütze Karl-Heinz Weberle, zurzeit unterwegs im Raum Malaga, Costa del Sol, mit einem dunkelgrünen Kettenfahrzeug der Marke Leopard, möchte bitte umgehend seinen Standortkommandanten in Speyer anrufen. Das mit der Mobilmachung sei doch nur ein Scherz gewesen und über den Wochenendurlaub könne man ja noch mal reden. Lollipop, Sonnenschirmer, jetzt kommt unser Gewinnspiel. Und das ist wieder ein Mix, da kommen top, top aktuelle Sachen. Fünf Interpreten brauche ich. Video Games, das Gewinnspiel für den hellwachen Nachtschwärmer. Music Power. So, das ist der erste Interpret. Oh! 20.23 Uhr. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. There's a guy in the place, got a bit of sweet face, and he goes by the name of Ebenezer Good. His friends call him Ezer, and he is the main geezer, and he vibe by the place like no other man could. He's refined, he's sublime, he makes you feel fine, but very much relying and misunderstood. But if you know Ezer, he's a real crowd pleaser, he's ever so good, he's Ebenezer Good. You see that he's mischievous, mysterious, and devious, when he circulates amongst the people in the place. Once you know he's fun, and something of a genius, he gives a grin that goes around face to face to face. Backwards and then forwards, forwards and then backwards, Ezer is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shouted the name of Ezer, and he's confident. So you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop. It's my life. Fünf in der Breiten brauche ich nach Schwimmer. Und dieser Mix, kennt man fast sagen, sind fast die besten Songs 1992 drin. Uhr 28, ich würde sagen, absolute Sahne. Bitteschön. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. Nachtschwimmer, das wäre dann die 07229 30 77 30. What's the matter, you? Hey. Got no respect. Hey. What do you think you do? Hey. Wirf mich an hier. Not so bad. It's a nicer place. Und schleudert mir die Lösung entgegen. Erhebt eure Arme. Wo laufen Sie denn? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Ladies and gentlemen, here is the bulletin. See you soon. Sisters of Mercy, muss ich leider reingehen. Meine Leitungen laufen nämlich heiß, heute am Sonntag. Jetzt habe ich mal zuerst dran den Christian aus Neckargemünd, der ist 17. Hallo Chris. Ja, hallo Chris. Wie hast du das Weihnachtsfest gestern und vorgestern rumgekriegt oder was war denn bei dir los? Ach, eigentlich, es war ganz gut so, ne? Geschenke und so. Was hast du denn gefeiert, halt. Was hast du denn so bekommen? Ach gut, Geldbeutel, Geld, Fotoapparat. Toll. Ja. Okay, so. Chris, leg los. Was ist also, alles drin? Erstens, beim Essen, das war Please Don't Go, jetzt weiß ich nicht, ob es KWS war oder W, aber ich würde mal KWS. Gilt auf jeden Fall, ja. Dann Luther Vandross und Janet Jackson. Hey, ja. Last Things in Life Are Free. Dann Undercover, Baker Street and Slipped Away. Richtig. Snap, Rhythm is a Dancer. Jo. Dr. Alban, It's My Life. Ja. Und ich glaube, LSI, Love, Sex, Intelligence. Ist es gut? Ja, da haben wir schon fünf. Und Two Unlimited. Two Unlimited, genau. Ein echter Nachtschwärmer. Stimmt. Bleib dran, Christian. Okay. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Radio Ladies First, Radio Ladies First. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 33 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden, zurzeit keine Verkehrsmeldungen. First Finanz, eine Initiative von Radio Ladies First. First Finanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14544. 07222 14544. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Rentenversicherung. Sichern Sie sich dieses Angebot noch 1992. Frau Pfeiffer, Sie haben Ihre Küche beim Küchenhaus in Rölzheim gekauft. Warum gerade dort? Ja, die haben nicht nur eine wundervolle Küchenausstellung mit den besten Markenküchen, die fertigen auch alles andere, vom Fußboden bis zur Decke. Wie, Sie meinen, Ihr Innenausbau ist auch vom Küchenhaus? Ja, die erfahrenen Schreinermeister vom Küchenhaus in Rülsheim haben alles nach meinen Wünschen gestaltet. Donnerwetter. Dann zu MFB-Möbel in Rülsheim. Dem Küchenhaus für Leute mit Stil. Accra, die Disco in Kandel. Drei Discos unter einem Dach. I know you're gonna dig this. Die Hardrock-Disco für die Headbanger, die Power-Disco für Flippies und Yuppies und das Tanzlokal mit Live-Bands für die reifere Jugend. Accra, mehr Disco braucht kein Mensch. So, volles Programm bei Charlie 2000. Erstmal schönen Dank für den Besuch gestern in Schramberg. Das war wunderbar, war super. Wir hatten Karaoke-Wettbewerb. Die beiden Gewinnerinnen, die dürfen nun nicht mal hier im Studio besuchen. Und das gleiche gilt natürlich auch für den nächsten Karaoke-Wettbewerb. So, kommenden Mittwoch, 30.12. Denkingen, Festhalle Denkingen. Das ist Rottweil Richtung Gosheim, die Gegend da. Dann im neuen Jahr, Samstag, 2. Januar, Dunningen Festhalle. Dienstag, 5. Januar, ist ein Tag vor Dreikönig. Rastatt, die Partnerhalle. Und da haben wir unseren Karaoke-Wettbewerb hier in unserer Gegend da. Und es macht riesen Spaß, habe ich gestern gesehen und gehört. Samstag, 9. Januar, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Und bei all diesen Veranstaltungen bin ich natürlich selbst dabei. Übrigens an Silvester ist der liebe Charlie hier am Studio ab 20 Uhr. Da gibt's Partytime. So, diese Termine wiederholen wir nachher nochmal. Was guckst du lang? Was korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! Carter Tubers Remix I Want to Let You Down. 20.40 Uhr. Na, schon mal in den Alpen ist Folgendes passiert. Eine berühmte Skifahrerin möchte auch mal bei der Herrenabfahrt mitmachen. Hat sich als Herr verkleidet und unerkannt rast sie den Hang hinunter und stürzt 300 Meter vor dem Ziel. Als sie wieder zu sich kommt, drückt ein Pistenhelfer an ihrem Busen herum und sagt, keine Sorge, Kumpel, die beiden Beulen kriegen wir schon wieder weg. Da muss er lange drücken. Hier ist der große Privatherr aus Bannmann. Montag komme ich spät nach Haus mit Glühwein im Gehirn. Da hängt ein Mantel bei mir im Flur, wo meiner hingehört. Ich sag zu meiner Frau, du, ich bin ganz verstört. Was soll denn bitte der Mantel da, wo meiner hingehört? Oh, du trunken Wolf, wann hast du das geblickt? Mann, das ist doch die Rheumadecke, hat Mutter mir geschickt. Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Doch Rheumadecken mit Lederkragen hat er nie gesehen. Dienstag komm ich spät nach Haus mit Glühwein im Gehirn. Da liegt ne Taschenuhr auf dem Tisch, wo meine hingehört. Ich sag zu meiner Frau, du Frau, ich bin ganz verstört. Was soll denn bitte die Taschenuhr, wo meine hingehört? Oh, du trunken Wolf, wann hast du das geblickt? Mann, das ist doch ein Feuerzeug, hat Mutter mir geschickt. Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Feuerzeuge, die Tic-Tac machen, hat er nie gesehen. Mittwoch komm ich spät nach Haus mit Glühwein im Gehirn. Da liegt ne Pfeife auf dem Schrank, wo meine hingehört. Ich sag zu meiner Frau, du, ich bin ganz verstört. Was soll denn bitte die Pfeife da, wo meine hingehört? Oh, du trunken Wolf, wann hast du das geblickt? Mann, das ist doch ne Flöte, hat Mutter mir geschickt. Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Doch Qualm, der aus einer Flöte kommt, hat er nie gesehen. Donnerstag komm ich nach Haus mit Glühwein im Gehirn. Da stehen zwei Stiefel vor meinem Bett, wo meine hingehören. Ich sag zu meiner Frau, du, ich bin ganz verstört. Was soll denn bitte die Stiefel da, wo meine hingehören? Oh, du trunken Wolf, wann hast du das geblickt? Das sind Flaschen mit Brombeersaft, hat Mutter mir geschickt. Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Brombeerflaschen mit Ledersohle hat er nie gesehen. Freitag komm ich spät nach Haus mit Glühwein im Gehirn. Und auf den Kissen da liegt ein Kopf, wo meiner hingehört. Ich sag zu meiner Frau, du, ich bin ganz verstört. Was soll denn der Kopf da auf dem Kissen, wo meiner hingehört? Oh, du trunken Wolf, wann hast du das geblickt? Mann, das ist doch die Babypuppe, hat Mutter mir geschickt. Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Doch Puppen, die aus dem Fenster klettern, hat er nie gesehen. Lager in der Schule, Tagträumen, Neugierde, Tatendrang, Zoff zu Hause, bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten rund. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Wurst. Jawohl, mein Schatz, jawohl, mein Schatz. Sie hat gesagt, es müsste sein. Wo ist meine Hose? Oh, ich bin so aufgeregt. Denn jeder hat eine Fledermaus im Haus. fly. Too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way. Where are you? Where are you? I've lost you. your sins. Come with me, I will show you the way. Wie are you? 16-Bit. Aus dem Jahre 86 war damals eigentlich schon fast Techno, wa? 20.54 Uhr. Nach schon mal, letzte Woche hatte ich ja so eine kleine Faxaktion gemacht über Mixer und die muss ich mal langsam aufarbeiten. Und als nächstes kommt nämlich der Michael Jackson Megamix. Do you want to waste the rest of your precious life with sex? Da habe ich noch ein paar Sendungen zwischen Weihnachten, naja, jetzt Montag morgen bin ich da, am Dienstag auch, an Silvester und an Neujahr. Und da gebe ich mal die Faxnummer drauf, da könnt ihr dann eure Wünsche äußern. 07229 30 77 05. Das ist das Fax von Radio Ladies First. Bitte leserlich, schreibt ein paar Grüße drauf. Gebe ich dann auch vielleicht noch durch mit, wenn es reicht. Mixtime Spezial. D-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite discs and your favorite music. M-U-S-I-C, we can keep the beat. Keep on listening to the music, sweet darling. We love you madly. So I've learned that love's not possession. Yeah, I've learned love won't win. Love needs expression, but I learned to wait. Tito, get me some tissue. Hey. Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 21:03 Uhr, Radio Lillisfest aus Baden-Baden. Zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Wo bleibt die denn nur? Wird's heute noch was mit unserer Spritztour? Keep cool, Mann. Jetzt kann's losgehen. Wow, spitzenmäßig. Wo hast du denn diese Klamotten her? Ja, echt fetzig, nicht wahr? Komm, spuck's aus. Wo kriegt man so eine Jeans? Nicht nur Jeans, sämtliche Sportswear-Artikel. Einfach alles, was in ist, gibt's im Kaktus in Freudenstadt, Marktplatz 7. Okay, Baby, steig auf und zeig mir den Weg. Mode pur. Nur im Kaktus in Freudenstadt. Hurricane, die Super Disco in Kiel, Sundheim. Silvester, die Party. Riesengroße Silvestertorte. Jede Menge Action. Und das Ganze nur für 10 Mark. Com'è bello con te a Napoli sognare. E Einlass ab 21 Uhr. Hurricane Kill, Sondheim, Industriegebiet, Siemensstraße. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. A vivere nel Siroma. Ciao amore. Daydream, 21 Uhr und 9 Minuten heute am Sonntagabend. Und zwar der Sonntag nach zwei Weihnachtsfeiertagen. Und meine Nachtschwärmer sind natürlich wieder unternehmenslustig, ganz klar. So, jetzt kommt ein Mix von Möbel Gilb und von Leder Franz für euch extra. Nämlich von London Beat. Radio. Ladies first. And Non-Stop Radio. Be alright. Yeah. Everything's gonna breakdown. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Oh yeah. I've been thinking about you. So, das war jetzt Landenbeat Spezial. Hallo? Hallo, würden Sie mal einen Moment stehen bleiben? Ja, hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Sagen Sie, sind Sie nicht der Wirtschaftsminister Möllemann? Was soll denn das? Wollen Sie mich verulken hier oder was? Fragen Sie nicht so blöde. Haben Sie mich denn nicht gesehen da vorne am Pult des Hohen Hauses? Haben Sie nicht gehört meine flammende Rede? Doch, doch, ich habe sogar mitgeschrieben. Na also. Momentchen, 34 Mal Gerechtigkeit, 28 Mal die Herausforderungen meistern, 17 Mal den Gürtel enger schnallen, 13 Mal die Probleme gemeinsam anpacken, 7 Mal optimistisch in die Zukunft blicken und 5 Mal deutsches Vaterland. Das macht für Ihre Rede insgesamt 328 Mark. 328 Mark? Wofür 328 Mark? Töpfers neue Müllabgabe. We're receiving a transmission on priority channel 3. Get ready for some fireworks. Okie dokie, roll 'em. Come on, boys, let's split. Ready on the lights, on the action, on the camera. Are you ready? Hello, Mama. I'm not just waiter no more. No. Now I am become also very famous big time pop star. It's easy as a line in your ABC. So you know you make me wanna shout. Woo, shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout. Alright, alright, alright. Take it easy, take it easy, take it easy. Alright, alright, alright. Ja, das ist ja fast so wie Silvesterstimmung hier, 21.23 Uhr. So, nochmal ganz kurz die Termine von Charlie 2000 am Wochenende oder diese Woche überhaupt. Aber erstmal schönen Dank nach Schramberg. Das war super gestern. So, Mittwoch, 30.12., also kommende Mittwoch, Denkingen, Festhalle. Und die ist nicht mal so klein. Samstag, 2. Januar, Dunningen, Festhalle. Dienstag, 5.1. Rastatt, Partnerhalle. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da haben wir auch den Karaoke-Sing-Wettbewerb. Und übrigens, die Gewinner von dem Wettbewerb in Rastatt, die dürfen mich hier im Studio besuchen. Aha! Samstag, 9.1. Appenweier, Schwarzwaldhalle. Hallo Nachtschwärmer, jetzt legen wir mal drauf hier. dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, meine letzten 3 Minuten sind wieder angebrochen. Wir werden uns morgen wieder ab 20 Uhr und am Dienstag ausnahmsweise auch und an Silvester. Loving in the best, hier ist Radio Ladies First. Jetzt kommt ein Song, da wünsche ich allen, die gestern da waren, der bei mir immer im On the Road Programm läuft. Hier ist er. Das ist Melissa Etheridge. Uhr und 30 Minuten. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Radio Ladies First aus Baden-Baden.